ARD. Bei dem Leben, das ich in Venedig führte, hätte ich mich glücklich fühlen können, wenn ich stark genug gewesen wäre, auf das Spiel zu verzichten. Ich spielte. Und das war ganz falsch von mir, denn ich hatte weder die Kraft aufzuhören, wenn das Glück gegen mich war, noch die Beherrschung, meinem Gelde nicht nachzulaufen. Mich zwang eine gewisse Habsucht zum Spiel. Ich gab gern Geld aus, aber es gereute mich, wenn mir nicht das Spiel die Mittel geliefert hatte. Ich war der Meinung, das im Spiel gewonnene Geld habe mich nichts gekostet. In den letzten Tagen des Januars brauchte ich unbedingt 200 Zechinen. Und Signora Manzoni verschaffte mir von einer anderen Frau leihweise einen Brillanten, der 500 wert war. Ich beschloss, ihn in Treviso zu verpfänden, da diese Stadt ein Leihhaus unterhielt, das auf Pfänder Darlehen zu 5% gab. Nach Treviso sind es von Venedig aus 15 Meilen. Diese schöne Einrichtung fehlt in Venedig, weil die Juden stark genug sind, sie zu verhindern. Ich stand also in aller Frühe auf. Es war am Tag vor Mariä Reinigung, Lichtmess genannt. Ich ging zu Fuß bis zum Ende des Canale di Cannareggio mit der Absicht, eine Gondel nach Mestre zu mieten. Dort wollte ich einen Postwagen nehmen, der mich in weniger als 2 Stunden nach Treviso gebracht hätte. Am gleichen Tag wäre ich, nachdem ich meinen Brillanten verpfändet hatte, wieder abgereist und nach Venedig zurückgekehrt. Als ich am Ufer in Richtung San Giobbe entlang ging, bemerkte ich in einer Gondel mit 2 Ruderern eine weibliche Gestalt, die eine bäuerliche, aber sehr reich verzierte Haube trug. Ihr Lärfchen gefiel mir so, dass ich verhielt, um es besser betrachten zu können. Der Ruderer am Bug sah, dass ich stehen geblieben war und dachte, ich wolle die Gelegenheit nutzen, um billig nach Mestre zu kommen. Deshalb befahl er dem Steuermann, er solle anlegen. Ich zögerte keinen Augenblick, bestieg die Barke und gab ihm 3 Lire, um sicher zu sein, dass er niemanden mehr aufnehme. Ein alter Priester, der auf dem besten Platz neben der Schönen saß, wollte mir diesen abtreten, aber ich nötigte ihn, sitzen zu bleiben. »Die Schiffe haben Glück«, sagte der alte Priester. »Sie haben uns am Rialto für 30 Soldi unter der Bedingung aufgenommen, dass unterwegs weitere Fahrgäste einsteigen können. Da ist schon einer. Sie werden noch mehr finden.« »Wenn ich in einer Gondel bin, Hochwürden, ist kein Platz mehr frei.« Mit diesen Worten gab ich den Schiffern weitere 40 Soldi und nun waren sie zufrieden. Sie dankten mir und nannten mich Exzellenz. Der Abbate bat um Entschuldigung, dass er mich nicht so tituliert habe. Ich antwortete ihm, mir stehe dieser Titel nicht zu, da ich kein venezianischer Edelmann sei, und das Mädchen sagte, das freue sie. »Warum, Signorina?« »Ich weiß es nicht. Aber wenn ein Edelmann in meiner Nähe ist, habe ich Angst.« »Wahrscheinlich sind Sie ein Illustrissimo.« »Auch das nicht. Ich bin Schreiber bei einem Advokaten. Das freut mich noch mehr, denn ich bin gern in Gesellschaft von Leuten, die sich nicht über mich erhaben dünken. Mein Vater war Bauer und der Bruder meines Onkels hier, des Pfarrers von P., wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ich habe weder Bruder noch Schwester. Ich erbe alles, auch die Habe meiner Mutter, die immer krank ist und nicht mehr lange zu leben hat, was mir sehr leid tut. Aber der Arzt hat es gesagt. Um also darauf zurückzukommen, glaube ich, dass kein großer Unterschied besteht zwischen dem Schreiber eines Advokaten und der Tochter eines reichen Bauern. Das sage ich nur nebenbei, denn ich weiß wohl, dass man auf Reisen mit allerlei Leuten zusammentrifft und es dabei sein Bewenden hat. Nicht wahr, lieber Onkel? Ja, liebe Christina. Ein Beweis dafür ist der Signore, der sich uns angeschlossen hat, ohne zu wissen, wer wir sind. Aber glauben Sie denn, sagte ich zu dem Pfarrer, ich hätte mich Ihnen angeschlossen, wenn mich nicht die Schönheit Ihrer Nichte überrascht hätte? Bei diesen Worten brachen der Pfarrer und die Nichte in lautes Gelächter aus. Und da ich mir meinerseits nicht bewusst war, etwas besonders Komisches gesagt zu haben, schloss ich daraus, dass meine Reisegefährten etwas beschränkt sein mussten, war darüber aber nicht böse. »Warum lachen Sie so sehr, meine hübsche Signorina? Wollen Sie mich Ihre Zähne sehen lassen? Ich gebe zu, ich habe in Venedig nie so schöne gesehen.« »Oh, keineswegs. obwohl mir in Venedig jedermann dieses Kompliment gemacht hat. Ich versichere Ihnen, in P. haben alle Mädchen so schöne Zähne wie ich. Nicht wahr, Onkel? Gewiss, liebe Nichte. Ich lachte über etwas, fuhr sie fort, was ich Ihnen niemals sagen werde. Ach, sagen Sie mir es doch bitte. Auf keinen Fall, nie, nie. Ich werde es Ihnen sagen, meinte der Pfarrer. Das will ich nicht, sagte die Nicht und runzelte ihre schwarzen Brauen, oder ich gehe tatsächlich fort. Darauf lasse ich es ankommen, sagte der Onkel. Wissen Sie, was sie gesagt hat, als wir sie am Ufer erblickten? Schau, da ist ein hübscher Bursche, der mich ansieht und sehr betrübt ist, nicht bei uns zu sein. Und als sie sah, dass sie die Gondel anhalten ließen, frohlockte sie. Die Nichte war über seine Schwatzhaftigkeit erbost und puffte ihn an der Schulter. »Warum kränken Sie sich, wenn ich erfahre, dass ich Ihnen gefallen habe?« fragte ich, »während es mich entzückt, wenn Sie wissen, dass ich Sie reizend finde.« »Entzückt? Für einen Augenblick? Ach, ich kenne jetzt die Venezianer. Alle haben mir gesagt, sie seien von mir entzückt, aber keiner von denen, die ich gewollt hätte, hat sich erklärt.« »Welche Erklärung wünschten Sie denn?« »Die schickliche Erklärung, Signore. Eine gültige kirchliche Heirat in Gegenwart von Zeugen. Wir sind immerhin 14 Tage in Venedig geblieben, nicht wahr, Onkel?« »Das Mädchen hier«, sagte der Onkel, »ist eine gute Partie, denn sie besitzt 3000 Scudi. Sie will sich nicht in P. verheiraten und vielleicht hat sie recht. Sie hat immer gesagt, sie wolle nur einen Venezianer zum Mann, und so habe ich sie nach Venedig gebracht, um sie bekannt zu machen. Eine untadelige Frau hat uns 14 Tage bei sich beherbergt und sie in mehreren Häusern eingeführt, wo heiratsfähige junge Leute sie kennengelernt haben. Aber die, die ihr gefielen, wollten nichts von einer Heirat hören, und sie hat ihrerseits keinen Geschmack an denen gefunden, die sich dazu bereit erklärten. Aber glauben Sie denn, fragte ich, dass eine Heirat so schnell zustande kommt wie ein Pfannkuchen? 14 Tage in Venedig sind nichts. Man muss mindestens 6 Monate dort leben. Ich zum Beispiel finde ihre Nichte hübsch wie die Liebe und würde mich glücklich schätzen, wenn die Frau, die mir Gott bestimmt, ihr gliche. Aber wenn sie mir auf der Stelle 50.000 Scudi gäbe, damit ich sie sofort heirate, täte ich es nicht. Ein verständiger Bursche muss, bevor er sich eine Frau nimmt, ihren Charakter kennen, denn weder Geld noch Schönheit machen glücklich. »Was meinen Sie mit Charakter?« fragte sie. »Ist das eine schöne Handschrift?« »Nein, mein Engel, Sie bringen mich zum Lachen. Es handelt sich um Vorzüge des Herzens und des Geistes. Ich muss eines schönen Tages heiraten und suche seit 3 Jahren eine Frau, aber vergeblich. Ich habe mehrere Mädchen kennengelernt, die fast ebenso hübsch waren wie Sie, und alle hatten eine gute Mitgift. Aber nachdem ich 2 oder 3 Monate mit ihnen gesprochen hatte, stellte ich fest, dass sie mir nicht zusagten. Was fehlte ihnen denn? Ich will es ihnen sagen, denn sie kennen sie nicht. Eine hätte ich sicher geheiratet, denn ich liebte sie sehr, aber sie war unerträglich eitel. Ich entdeckte das in weniger als 2 Monaten. Sie hätte mich mit Kleidern, Moden und Luxus zugrunde gerichtet. Stellen Sie sich vor, sie gab im Monat eine Zechine für den Friseur aus und eine weitere Zechine monatlich wendete sie auf für Pomaden und wohlriechende Wässer. Die war verrückt. Ich gebe nur 10 Soldi im Jahr für Wachs aus, das ich mit Ziegenschmalz mische, und so mache ich mir eine ausgezeichnete Pomade, die ich brauche, um meine Frisur zu halten. Eine andere war übertrieben fromm, und das mag ich nicht. Sie nahm es so genau, dass sie alle 3 oder 4 Tage zur Beichte ging. Meine Frau soll ebenso christlich sein wie ich. Ihre Beichte dauerte wenigstens 1 Stunde. Entweder war sie eine große Sünderin oder eine dumme Gans, unterbrach sie mich. Ich gehe nur einmal im Monat zur Beichte und sage alles in 2 Minuten. Nicht wahr, Onkel? Wenn Sie mir keine Fragen stellten, wüsste ich nicht, was ich Ihnen sagen sollte. Eine andere wollte gescheiter sein als ich. Eine andere war traurig und ich möchte unbedingt, dass sie heiter ist. Sehen Sie, Onkel? Und Sie werfen mir wie meine Mutter immer meine Heiterkeit vor. Eine andere verließ ich gleich, weil sie Angst hatte, mit mir allein zu sein. und wenn ich ihr einen Kuss gab, lief sie sofort zu ihrer Mutter, um es ihr zu sagen. Oh, die war aber einfältig. Ich habe noch nie einen Liebhaber gehabt, denn in P. gibt es nur ungeschliffene Bauern. Aber ich weiß wohl, dass ich meiner Mutter bestimmte Dinge nicht erzählen würde. Eine andere hatte einen übel riechenden Atem. Noch eine andere, deren Teint ich für reine Natur hielt, schminkte sich. Fast alle Mädchen haben diese hässliche Neigung, und aus diesem Grunde fürchte ich, dass ich niemals heiraten werde. Ich will zum Beispiel unbedingt, dass meine zukünftige Frau schwarze Augen hat. Und heute kennen fast alle Mädchen das Geheimnis, sie zu färben. Aber mich wird man nicht übertölpeln, denn ich kenne mich aus. Kaum waren wir in den langen Kanal von Marghera eingefahren, fragte ich den Pfarrer, ob er für die Fahrt nach Treviso einen Wagen habe, denn um nach P. zu gelangen, musste er diese Richtung nehmen. Ich werde zu Fuß gehen, denn meine Pfründe ist arm, und für Christina finde ich leicht einen Platz in irgendeinem Wagen. Sie würden mir wirklich eine Freude machen, wenn sie beide mit meinem fahren würden, der 4 Plätze hat. Das ist ein Glücksfall, den wir nicht erhofft haben. Die Freude meines Herzens überstieg alle Maßen. Ich befahl sogleich einem Kutscher, er möge anspannen, während wir frühstückten. Aber der Pfarrer sagte, er müsse zuerst die Messe lesen. Machen Sie rasch, wir werden ihr beiwohnen und Sie werden sie für mich lesen. Hier meine übliche Messgabe. Über meinen Silberdukaten war er so erstaunt, dass er mir die Hand küssen wollte. Er wandte sich zur Kirche und ich bot Christina meinen Arm an. Unschlüssig, ob sie ihn nehmen solle oder nicht, fragte sie mich, ob ich glaube, sie könne nicht allein gehen. Darum handelt es sich nicht. Aber die Leute würden sagen, ich sei entweder unhöflich oder uns trenne ein zu großer Standesunterschied. Und nun, da ich ihn nehme, was wird man jetzt sagen? Dass wir uns möglicherweise lieben. Oder auch, dass wir füreinander geschaffen zu sein scheinen. Und wenn jemand ihrer Geliebten erzählt, dass man sie am Arm eines Mädchens gesehen hat? Ich habe keine Geliebte. Und ich will auch keine mehr haben, denn in Venedig gibt es kein Mädchen ihrer Art. Das tut mir leid für sie. Ich kehre sicher nicht nach Venedig zurück. Und selbst wenn, wie sollte ich dort 6 Monate bleiben? Da sie doch gesagt haben, dass man mindestens 6 Monate braucht, um ein Mädchen gut kennenzulernen. Ich würde gern alle Auslagen bestreiten. Ach ja, sagen Sie es doch meinem Onkel. Er wird darüber nachdenken, denn ich kann nicht ganz allein hingehen. In 6 Monaten würden auch Sie mich kennen, sagte ich. Oh, was mich angeht, ich kenne Sie bereits. Sie würden sich also mit meiner Person abfinden? Warum nicht? Würden Sie mich lieben? Auch das, wenn Sie mein Mann geworden sind. Ich blickte das Mädchen erstaunt an. Sie kam mir vor wie eine als Bäuerin verkleidete Prinzessin. Ihr Kleid aus blauer Seide aus Tour mit Goldborten verziert war äußerst prunkvoll und hatte wohl den doppelten Wert eines städtischen Kleides. Ihre Taille, die ich in der Gondel nicht hatte mustern können, war die einer Nymphe. Und da auf dem Lande die Mode der Mäntelchen nicht üblich war, bewunderte ich an der vorderen Linie des bis zum Hals geschlossenen Kleides die Schönheit ihres Busens. Der untere Saum des Gewandes war ebenfalls mit Goldborten verziert und reichte nur bis zum Knöchel. So ließ er einen zierlichen Fuß und die Schlankheit des Beines ahnen. Ihr aufrechter und keineswegs gezierter Gang bezauberte mich. Ich war entschlossen, alles zu tun, um diesem Meisterwerk der Natur auf meine Art alle schuldige Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und erwartete mit Ungeduld das Ende der Messe. Nach dem Frühstück konnte ich den Pfarrer nur mit großer Mühe davon überzeugen, dass ich mich auf den Rücksitz setzen müsse. Aber bei unserer Ankunft in Treviso gelang es mir ohne große Mühe, ihn zu überreden, zum Essen zu bleiben und mit mir in einem Gasthof zu speisen, wo es fast nie voll war. Er willigte ein, als ich ihm versprach, nach der Mahlzeit werde ein Wagen bereitstehen und ihn in weniger als einer Stunde bei schönstem Mondschein nach P. bringen. Er war in Eile, wegen des hohen Kirchenfestes und weil er unbedingt in seiner Kirche die Messe lesen musste. Wir stiegen also in diesem Gasthof ab. Ich ließ Feuer machen und bestellte ein gutes Essen. Dann kam mir der Gedanke, der Pfarrer könne meinen Diamanten verpfänden gehen, so dass ich eine Stunde mit der unbefangenen Christina allein bleiben würde. Ich bat ihn, mir diesen Gefallen zu tun und sagte, da ich nicht erkannt werden wolle, könne ich nicht selbst hingehen. Er war erfreut, dass ich ihm Gelegenheit gab, etwas für mich zu tun. Er ging, und nun saß ich also mit diesem reizenden Geschöpf allein vor dem Feuer. Ich verbrachte eine Stunde mit ihr in Gesprächen, die besonders geeignet waren, mir ihre Unschuld noch verlockender zu machen und ihr dasselbe bestimmte Verlangen nach mir einzuflößen, das ich für sie empfand. Ich hatte die Selbstbeherrschung, sie nie bei ihrer wohlgerundeten Hand zu nehmen, die ich für mein Leben gern geküsst hätte. Der Pfarrer brachte mir den Ring zurück und sagte, ich könne ihn wegen des Marienfestes erst am übernächsten Tag verpfänden und den Empfangsschein erhalten. Er erzählte mir, er habe mit dem Kassierer des Leihhauses gesprochen, der ihm angeboten habe, er könne mir auf Wunsch das Doppelte der verlangten Summe geben. Ich antwortete ihm, er würde mir einen großen Dienst erweisen, wenn er von P. zurückkommen und sich anstatt meiner selbst der Sache annehmen würde. Denn es müsse Verdacht erregen, wenn zuerst er den Diamanten vorgelegt habe und dann ein anderer damit ankäme. Ich sagte ihm auch zu, ich würde ihm den Wagen bezahlen und er versprach mir wiederzukommen. Ich hoffte es so einrichten zu können, dass er mit seiner Nichte zurückkam. Beim Essen sagte ich dem Pfarrer, statt gleich zu fahren, täte er sehr gut daran, sich schlafen zu legen und mit Christina erst eine Stunde vor Sonnenaufgang aufzubrechen. Er müsse doch erst um 7 Uhr morgens in P. sein. Er stimmte zu, als er sah, dass es seiner Nichte Freude machte, die nach dem guten Essen schläfrig war. Ich bestellte also zuerst den Wagen und bat den Pfarrer, er solle die Wirtin rufen, damit sie mir ein anderes Zimmer gebe und dort rasch Feuer mache. »Das ist nicht notwendig«, sagte der alte würdige Pfarrer zu meinem großen Erstaunen. »In diesem Zimmer stehen 2 große Betten. Es ist unnötig, ein weiteres überziehen zu lassen, denn Christina schläft bei mir. Wir werden uns nicht ausziehen, aber Sie können sich ungeniert ausziehen, denn da Sie nicht mit uns aufbrechen, können Sie liegen bleiben, solange Sie wollen.« Da wir Fastenspeisen und zwar ziemlich schlechte gegessen hatten, ging ich hinunter, um mit der Wirtin zu sprechen und ihr zu sagen, dass ich ganz gleich, was es koste, eine ausgezeichnete Abendmahlzeit wünsche. Selbstverständlich mit Fastenspeisen, aber doch mit vorzüglichem Fisch, Trüffeln, Austern und allem, was es Treffliches am Markt von Treviso gäbe, vor allem aber einen guten Wein. Ich stieg wieder hinauf und fand Christina, wie sie ihrem alten 75-jährigen Onkel das Gesicht streichelte. Er lachte. »Wissen Sie, worum es sich handelt?«, fragte er. »Meine Nichte bittet mich, Sie bis zu meiner Rückkehr hier zu lassen. Sie sagte mir, Sie hätten heute Morgen die Stunde, die ich Sie allein ließ, mit ihr verbracht, wie ein Bruder mit seiner Schwester. Und ich glaube es.« Aber sie vergisst, dass sie ihnen lästig fallen könnte. Nein, im Gegenteil. Sie können sich darauf verlassen, dass sie mir eine angenehme Gesellschaft sein wird, denn ich finde sie wirklich sehr liebenswert. Und was meine Schuldigkeit und die ihre betrifft, so glaube ich, dass sie sich auf uns verlassen können. Daran zweifle ich nicht. Ich lasse sie ihnen also bis übermorgen hier. Ich werde morgens früh gegen 8 Uhr zurück sein, um mich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Ich war über diese gänzlich unerwartete Vereinbarung, die so leicht zustande gekommen war, derart erstaunt, dass mir das Blut in den Kopf stieg. Fast eine Viertelstunde lang hatte ich starkes Nasenbluten, ohne deshalb in Sorge zu geraten, denn ich hatte das schon öfters erlebt. Nur der Pfarrer fürchtete, es könne eine schlimmere Blutung sein. Dann ging er seinen Geschäften nach und sagte, er werde bei Einbruch der Nacht zurück sein. Sobald wir allein waren, dankte ich Christina für das Vertrauen, das sie in mich setzte. Ich versichere Ihnen, mir liegt viel daran, dass Sie mich gut kennenlernen. Sie werden an mir keinen der Fehler finden, die Ihnen an Ihren weiblichen Bekanntschaften in Venedig missfielen, und ich verspreche Ihnen, sofort schreiben zu lernen. Sie sind ein wunderbares Mädchen und dazu so aufrichtig. Aber ich bitte Sie, in P verschwiegen zu sein. Niemand darf wissen, dass Sie mit mir ein Abkommen getroffen haben. Tun Sie, was Ihr Onkel Ihnen sagt. Ihm werde ich alles schreiben. Sie können sich darauf verlassen, dass nicht einmal meine Mutter etwas davon erfahren wird, bevor Sie es erlauben. So verbrachte ich den ganzen Tag mit ihr und widmete mich ausschließlich Dingen, die unsere Liebe förderten. Ich erzählte ihr kleine Liebesgeschichten, die sie interessierten, ließ jedoch immer den Schluss aus. Sie erriet ihn nicht, tat aber so, als ob sie verstanden hätte, da sie sich aus Angst, ungebildet zu erscheinen, nicht neugierig zeigen mochte. Ich machte kleine, ihr verständliche Scherze, die eine durch die Erziehung verwöhnte Städterin zwar langweilig gefunden hätte, die einem Landmädchen jedoch gefallen mussten, weil es dabei nichts zu erröten gab. Als ihr Onkel zurückkam, wälzte ich in meinem Kopf Pläne, sie zu heiraten. Gegen 9 Uhr abends setzten wir uns zu Tisch und tafelten vortrefflich. Ich musste Christinas Widerstand überwinden, die noch nie in ihrem Leben Austern oder Trüffeln gegessen hatte. Der Gatterwein steigt nicht in den Kopf. Er macht lustig. Man trinkt ihn ohne Wasser. Er hält sich kaum ein Jahr. Wir gingen eine Stunde vor Mitternacht zu Bett und ich erwachte erst, als es heller Tag war. Der Pfarrer war so leise fortgegangen, dass ich ihn nicht gehört hatte. Ich blickte zum Bett hinüber und sah nur Christina, die noch schlief. Ich wünschte ihr guten Morgen. Sie öffnete die Augen, erkannte mich, lachte, stützte sich auf den Ellbogen, blickte mich an und sagte: »Mein Onkel ist fort.« Ich erwiderte, sie sei schön wie ein Engel. Sie errötete und bedeckte ihren Busen etwas besser. »Ich sterbe vor Verlangen, liebe Christina, dir einen Kuss zu geben. Wenn dich danach verlangt, lieber Freund, so komm und gib ihn mir.« Ich sprang aus dem Bett, und der Anstand nötigte mich, rasch zu dem ihren zu laufen. Es war kalt. Aus Gefälligkeit oder Scheu rückte sie zur Seite. Aber da sie das nicht tun konnte, ohne mir Platz zu machen, fühlte ich mich aufgefordert, ihn einzunehmen. Die Kälte, die Natur, die Liebe wirkten einträchtig zusammen, mich unter die Decke schlüpfen zu lassen, und ich dachte nicht daran, mich zu sträuben. So hielt ich nun Christina in meinen Armen und sie mich in den ihren. Auf ihrem Gesicht las ich Überraschung, Unschuld und Befriedigung. Das meine konnte ihr nichts anderes zeigen als zärtliche Dankbarkeit und das Feuer einer Liebe, die sich über einen kampflos errungenen Sieg freut. In dieser glücklichen Zweisamkeit, die aus reinem Zufall zustande gekommen und in nichts vorbedacht war, so dass wir uns weder etwas einzubilden noch vorzuwerfen hatten, verbrachten wir einige Minuten, unfähig, miteinander zu sprechen. In völligem Einklang waren unsere Münder nur damit beschäftigt, Küsse zu geben und zu empfangen. Aber wir hatten uns noch viel weniger zu sagen, als wir nach der Flut von Küssen ernst machten. Wir hätten an unserem eigenen Dasein gezweifelt, wenn wir weiter untätig geblieben wären. Eine Stunde später waren wir ruhiger geworden und blickten uns gegenseitig an. Christina brach als Erste das Schweigen und fragte mich mit ganz ruhiger und sanfter Stimme: »Was haben wir getan?« »Wir haben geheiratet.« »Was wird morgen mein Onkel sagen?« »Er wird es erst erfahren, wenn er uns selbst in der Kirche seiner Pfarre den Segen erteilt hat.« »Wann?« »Wenn wir alle notwendigen Vorbereitungen für eine offizielle Heirat getroffen haben.« »Und wie lange braucht man dazu?« »Ungefähr einen Monat.« »Man kann in der Fastenzeit nicht heiraten.« Ich werde die Erlaubnis hierzu beschaffen. Du wirst mich nicht betrügen? Nein, denn ich bete dich an. Du brauchst also keine Zeit mehr, um mich kennenzulernen? Nein, denn ich kenne dich ganz und gar und bin davon überzeugt, dass du mich glücklich machen wirst. Und du mich. Wir wollen aufstehen und zur Messe gehen. Wer hätte gedacht, dass ich, um einen Mann zu finden, nicht nach Venedig gehen, sondern von dort nach Hause zurückkehren musste? Wir standen auf und nach dem Frühstück gingen wir zur Messe. Dann nahmen wir eine leichte Mahlzeit ein. Wenn ich Christina genauer anblickte, gewahrte ich an ihr einen anderen Ausdruck als am Vortage. Und ich fragte sie nach dem Grund. Sie antwortete, der Grund könne nur der gleiche sein, der auch mich nachdenklich erscheinen lasse. Meine nachdenkliche Miene, liebe Christina, ist die der Liebe, die sich mit der Ehre bespricht. Die Sache ist sehr ernsthaft geworden. Und die Liebe sieht sich ganz erstaunt zum Nachdenken gezwungen. Es handelt sich darum, kirchlich zu heiraten. Und das können wir nicht vor der Fastenzeit, denn was uns vom Karneval noch bleibt, ist zu kurz. Wir können auch nicht bis nach Ostern warten, denn das wäre zu lang. Wir brauchen eine rechtsgültige Dispens, um in der Fastenzeit Hochzeit zu feiern. Ist das kein Grund, nachdenklich zu sein? Anstelle einer Antwort stand sie auf und küsste mich zärtlich und dankbar. Was ich ihr gesagt hatte, entsprach der Wahrheit. Aber ich konnte ihr nicht alles erklären, was mich nachdenklich machte. Ich hatte mich in etwas eingelassen, das mir keineswegs missfiel. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so eilig wäre. Ich konnte mir diesen Beginn eines Reuegefühls nicht verhehlen, dass ich in mein verliebtes und redliches Gemüt einschlich, und ich war traurig darüber. Jedoch durfte ich es natürlich niemals so weit kommen lassen, dass dieses vortreffliche Geschöpf durch meine Schuld unglücklich wurde. Sie hatte mir gesagt, dass sie noch nie Komödien oder andere Bühnenstücke gesehen habe, und ich war sogleich entschlossen, ihr zu diesem Vergnügen zu verhelfen. Ein verliebter Mann kennt kein größeres Vergnügen, als an dem Vergnügen des geliebten Geschöpfes teilzunehmen. Nach der Komödie führte ich sie ins Casino, wo sie voll Erstaunen zum ersten Mal eine Pharao-Bank sah. Nach einer kleinen Mahlzeit verbrachten wir die Nacht in den Banden der Liebe. Wir trennten uns im Morgengrauen, damit uns der Pfarrer bei seiner Ankunft nicht überraschte. Er fand jeden in seinem Bett schlafend. Christina schlief noch weiter. Ich gab ihm den Ring und 2 Stunden später brachte er mir 200 Zechinen und den Pfandschein. Als er mit seiner Nichte abfuhr, versprach ich, ihn zu Beginn der Fastenzeit zu besuchen, jedoch unter der Bedingung, dass bei meiner Ankunft niemand über meinen Namen und über unsere Angelegenheiten Bescheid wisse. Er übergab mir den Taufschein seiner Nichte und eine Aufstellung über ihre Mitgift. Nach ihrer Abreise kehrte ich nach Venedig zurück, verliebt und fest entschlossen, dem Mädchen mein Wort zu halten. Aber bereits am nächsten Tag entschloss ich mich, Christina glücklich zu machen, ohne sie zu heiraten. Ich hatte diesen Gedanken gefasst, als ich sie mehr als mich selbst liebte. Nach dem Genuss neigte sich die Waage so sehr nach meiner Seite, dass meine Eigenliebe die Liebe überwog, die sie mir durch ihre Reize eingeflößt hatte. Ich konnte mich nicht entschließen, durch eine Heirat auf alle Aussichten zu verzichten, die mein in jeder Weise ungebundener Stand bot. Dessen ungeachtet war ich restlos der Sklave meines Gefühls. Das unschuldige Mädchen sitzen zu lassen, war eine böse Tat, deren ich nicht fähig war. Schon der bloße Gedanke daran ließ mich erschauern. Sie konnte schwanger sein, und ich zitterte bei der Vorstellung, dass sie zum Spott des Dorfes wurde, mich verwünschte, sich selbst verhasst war und nicht mehr hoffen konnte, einen ihrer würdigen Mann zu finden, da sie selbst unwürdig geworden war, einen solchen zu suchen. Ich übernahm es, für sie einen Mann zu finden, der nicht nur imstande war, sie den Schimpf verzeihen zu lassen, den ich ihr angetan hatte, sondern um dessen Willen sie auch mein trügerisches Verhalten billigen und mich selbst noch weiterlieben würde. Ihn zu finden konnte nicht allzu schwierig sein, denn Christina war nicht nur eine vollkommene Schönheit und erfreute sich im Hinblick auf ihre Sitten eines makellosen Rufes, sondern sie besaß auch insgesamt 4.000 venezianische Dukaten. Dank einem günstigen Geschick begann ich die Fastenzeit, nachdem ich alle meine Schulden bezahlt hatte, als Besitzer von 1.000 Zechinen. Auch die Dispens aus Rom kam nach 10 Tagen. Nun fehlte mir zu meinem vollkommenen Glück nur noch der Ehemann. Signor Dandalo hatte mir bereits 3 oder 4 vorgeschlagen, die ich aus guten Gründen abgelehnt hatte. Aber schließlich fand er den geeigneten. Er nannte mir Carlo, den ich vom Sehen kannte. Einen sehr hübschen jungen Mann mit guten Manieren und im schönen Alter von 22 Jahren. Er war Schreiber beim Rechnungsrat Saverio Costantini und ein Patenkind des Grafen Algarotti, dessen Schwester den älteren Bruder Signor Dandalos geheiratet hatte. Am nächsten Tag lernte ich den jungen Mann kennen, der Signor Dandalos Lob sehr wohl verdiente. Wir wurden Freunde. Er hatte Verständnis für Poesie. Ich zeigte ihm einiges von mir. Am folgenden Tag machte ich ihm meinen Besuch und er zeigte mir einiges von sich. Er stellte mich seiner Tante vor, bei der er mit seiner Schwester wohnte. Ich war von ihrer Bildung und dem Empfang, den sie mir bereiteten, begeistert. Als ich mit ihm in seinem Zimmer allein war, fragte ich ihn, wie es bei ihm mit der Liebe stehe. Er antwortete, darum kümmere er sich nicht. Dann sagte er mir, er wolle gerne heiraten und erzählte mir nochmals alles, was mir Signor Dandalo von ihm berichtet hatte. Noch am gleichen Tag erhielt Signor Dandalo von mir freie Hand. Er besprach die Sache zunächst mit dem Grafen Algarotti, der sogleich mit Carlo darüber reden wollte. Dieser antwortete, er werde erst Ja oder Nein sagen, wenn er seine zukünftige Braut gesehen, mit ihr gesprochen und sich über alles unterrichtet habe, was sie betreffe. Signor Algarotti verbürgte sich für seinen Patensohn und war bereit, der Gattin für 4.000 Scudi gut zu stehen, wenn ihre Mitgift das wert sei. Nach diesen Vorbereitungen war die Reihe an mir. Carlo kam zusammen mit Signor Dandalo in mein Zimmer, der ihm bereits gesagt hatte, dass die ganze Angelegenheit, soweit sie die Braut betreffe, in meinen Händen liege. Er fragte mich, wann ich ihm die Gefälligkeit erweisen könne, sie mit ihm bekannt zu machen. Ich nannte ihm den Tag und machte ihn darauf aufmerksam, dass er ihn mir ganz widmen müsse, denn sie wohne 22 Meilen von Venedig entfernt. Ich sagte ihm, wir würden mit ihr speisen und am gleichen Tag wieder in Venedig sein. Er versprach mir, sich mit Tagesanbruch zu meiner Verfügung zu halten. Ich schickte dem Pfarrer sogleich einen Eilboten, um ihm den Zeitpunkt bekannt zu geben, zu dem ich mit einem Freund bei ihm zum Mittagessen erscheinen würde. Christina solle die 4. im Kreise sein. Als ich Carlo nach P. begleitete, sagte ich ihm nur, ich hätte sie durch Zufall vor kaum einem Monat in Mestre kennengelernt und sie selbst gern geheiratet, wenn ich in der Lage gewesen wäre, ihr 4.000 Dukaten zu sichern. 2 Stunden vor Mittag kamen wir in P. beim Pfarrer an, und eine Viertelstunde später erschien ganz ungezwungen Christina, begrüßte ihren Onkel und sagte mir ohne Umschweife, sie freue sich sehr, mich wiederzusehen. Carlo bedachte sie nur mit einem Kopfnicken und fragte mich, ob er wie ich Schreiber bei einem Advokaten sei. Er antwortete selbst, er sei Angestellter bei einem Rechnungsrat. Sie gab sich den Anschein, als wisse sie, was das sei. »Gehen wir, wenn es Ihnen recht ist, zuerst zu meiner Mutter«, sagte sie. »Wir werden heute erst um 1 Uhr zu Mittag essen, nicht wahr, lieber Onkel?« »Gewiss, liebe Nichte.« Wir fanden die Mutter im Bett, an das sie durch Ischias gefesselt war. Ein gut aussehender Mann, der neben der Kranken saß, erhob sich und umarmte Carlo. Man sagte mir, er sei der Arzt, und das freute mich. Wir machten der guten Frau die üblichen Komplimente, hauptsächlich über die Talente ihrer Tochter, die sich auf ihr Bett gesetzt hatte. Der Arzt fragte Carlo nach dem Befinden seiner Schwester und seiner Tante. Als sie von seiner Schwester sprachen, die eine verschwiegene Krankheit hatte, wollte ihm Carlo etwas unter vier Augen mitteilen. Sie gingen hinaus. Und so war ich mit Mutter und Tochter allein. Ich begann nun, die Vorzüge des jungen Mannes zu rühmen. Ich sprach von seiner Klugheit, seiner Anstellung und dem Glück der Frau, die Gott ihm bestimmt habe. Sie bestätigten gern meine Lobreden und sagten, man könne bereits in seinem Gesicht alle Vorzüge lesen, die ich ihm zuschreibe. Da ich keine Zeit zu verlieren hatte, sagte ich zu Christina, sie müsse bei Tisch Acht geben, denn vielleicht wäre ihr der junge Mann von Gott bestimmt. Mir? Ihnen. Er ist ein einzigartiger Mensch. Sie werden mit ihm glücklicher sein als mit mir. Und da der Arzt ihn kennt, werden Sie alles über ihn erfahren, was ich Ihnen im Augenblick aus Zeitmangel nicht sagen kann. Man kann sich vorstellen, welche Überwindung diese Erklärung ex abrupto mich kostete und wie überrascht ich war, als ich Christina ruhig und keineswegs aus der Fassung gebracht sah. Diese Tatsache ließ in mir kein Gefühl aufkommen, das mir Tränen in die Augen getrieben hätte. Sie schwieg eine Minute und fragte mich dann, ob ich bestimmt wisse, dass sie dem hübschen jungen Mann nicht gleichgültig sei. Diese Frage gewährte mir unvermittelt Einblick in die Verfassung ihres Herzens und gab mir meine Ruhe und Sicherheit wieder. Ich kannte Christina nicht gut genug. Ich sagte ihr, so wie sie aussehe, könne sie niemandem missfallen. Beim Mittagessen, liebe Christina, möchte mein Freund Sie etwas besser kennenlernen. Und es liegt nur bei Ihnen, alle bewundernswerten Eigenschaften hervorzukehren, die Gott Ihnen gegeben hat. Verhalten Sie sich so, dass er niemals erraten kann, wie eng unsere Freundschaft ist. Das ist sehr sonderbar. Weiß mein Onkel von diesem Szenenwechsel? Nein. Und wenn ich ihm gefalle, wann wird er mich heiraten? In 8 bis 10 Tagen. Ich werde mich um alles kümmern. In einer Woche komme ich wieder her. Carlo kam mit dem Arzt zurück und Christina verließ das Bett ihrer Mutter, um sich uns gegenüberzusetzen. Sie war allen Gesprächen, die Carlo mit ihr führte, aufgrund ihres gesunden Menschenverstandes gewachsen und brachte ihn durch ihre Ursprünglichkeit häufig zum Lachen, niemals jedoch durch Dummheiten. Die Ursprünglichkeit eines unverbildeten Geistes ist entzückend und seine Anmut bezaubert. Beim Essen verhielt ich mich ganz still, und um zu verhindern, dass Christina zu mir herübersah, richtete ich meine Blicke nie zu ihr hin. Carlo beschäftigte sie die ganze Zeit, und sie blieb ihm nie etwas schuldig. Das letzte Wort, das sie ihm im Augenblick unserer Abreise sagte, schnitt mir ins Herz. Er hatte ihr gesagt, sie sei geschaffen, einen Prinzen glücklich zu machen. Und sie antwortete, es genüge ihr, wenn er glaube, sie könne ihn glücklich machen. Bei diesen Worten übermannte ihn die Begeisterung. Er umarmte mich und wir machten uns auf den Weg. Wir kehrten nach Venedig zurück. Und Carlo sprach während der ganzen Fahrt mit mir über das Glück, ein solches Mädchen zu besitzen. Er sagte mir, er werde am nächsten Morgen zum Grafen Algarotti gehen und ich könne dem Pfarrer schreiben, er solle mit allen für einen Heiratsvertrag notwendigen Papieren nach Venedig kommen. Er werde sie sofort unterzeichnen. Er lachte, als ich ihm sagte, ich hätte für Christina als Hochzeitsgeschenk eine Erlaubnis aus Rom erwirkt, in der Fastenzeit zu heiraten. Er meinte, dann müsse man sich also beeilen. Am nächsten Tag wurde bei einer Besprechung zwischen dem Grafen Algarotti, Signor Dandalo und Carlo beschlossen, der Pfarrer solle mit der Nichte nach Venedig kommen. Ich nahm die Sache in die Hand, verließ Venedig 2 Stunden vor Tagesanbruch und kehrte nach P zurück. Ich sagte dem Pfarrer, wir müssten sogleich mit seiner Nichte nach Venedig fahren, um den Heiratsabschluss mit Signor Carlo zu beschleunigen, und er bat mich nur um Aufschub, bis er seine Messe gelesen habe. Unterdessen ging ich zu Christina, erzählte ihr alles und hielt ihr eine rührende, und väterliche Ansprache, die ausschließlich den Zweck hatte, sie für den Rest ihres Lebens mit einem Gatten glücklich zu machen, der sich mit jedem Tag ihrer Achtung und ihrer Zärtlichkeit würdiger erweisen werde. Sie fragte mich mit heiterer Miene, was sie ihm antworten könne, wenn er sie in der ersten Nacht frage, welcher Liebhaber ihr die Jungfernschaft geraubt habe. Ich antwortete, es sei nicht wahrscheinlich, dass Carlo in seiner Höflichkeit und Zurückhaltung ihr eine so grobe Frage stellen werde. Wenn er es aber tue, solle sie ihm antworten, sie habe niemals einen Geliebten gehabt und glaube nicht, dass sie anders sei als andere Mädchen. Wird er mir glauben? Ja, das weiß ich bestimmt, denn ich würde es auch glauben. Und wenn er mir nicht glaubt, dann würde er sich deine Verachtung zuziehen und er würde selbst dafür büßen. Ein Mann von Geist, liebe Christina, der eine gute Erziehung gehabt hat, wagt niemals eine solche Frage, weil er sicher sein kann, damit nicht nur Missfallen zu erregen, sondern auch niemals eine richtige Antwort zu erhalten. Denn wenn die Wahrheit dem guten Ruf schadet, den jede Frau vor ihrem Mann zu haben wünscht, könnte sich nur eine sehr dumme Gattin dazu entschließen, es ihm zu sagen. Ich verstehe vollkommen, was du mir sagst. Küsse mich also ein letztes Mal. Nein, denn wir sind allein und meine Tugend ist schwach. Ach, ich liebe dich noch immer. Weine nicht, lieber Freund, denn in Wirklichkeit mache ich mir nichts daraus. Dieser Ausspruch brachte mich zum Lachen und trocknete meine Tränen. Sie kleidete sich als Prinzessin ihres Dorfes und nach einem guten Frühstück machten wir uns auf den Weg. 4 Stunden später kamen wir in Venedig an, wo ich sie in einem guten Gasthof absetzte. Ich erfuhr, dass alle zusammen zu Signor Algarotti, dann zu Carlos Tante, schließlich zum Notar gehen würden, um den Vertrag über Eheschließung und Mitgift aufzusetzen. Darauf wollten der Pfarrer und seine Nichte in Begleitung Carlos nach P reisen und den Tag vereinbaren, an dem er wiederkommen würde, um sie in der Pfarrkirche zu heiraten. Nach seiner Rückkehr aus P stattete mir Carlo einen überaus freundlichen Besuch ab. Er erzählte mir, seine Zukünftige habe durch ihre Schönheit und ihren Charakter seine Tante, seine Schwester und auch seinen Paten Algarotti so entzückt, dass er alle Kosten der Hochzeit übernehme, die man in P. an dem besagten Tag feiern werde. Er lud mich dazu ein, und als er sah, dass ich fernbleiben wollte, wusste er mir so kluge Einwendungen zu machen, dass ich nachgeben musste. Als wir nach der Trauung den Saal betraten, warf sich die Jungvermählte sogleich vor ihrer Mutter in die Knie, die vor Freude weinte und sie und ihren Gatten segnete. Die gute Mutter auf ihrem Lehnstuhl, an den ihre Krankheit sie unbeweglich bannte, wurde von der ganzen Gesellschaft beglückwünscht. Man setzte sich zu Tisch und die Sitzordnung verlangte, dass Christina und ihr Gatte die obersten Plätze einnahmen. Ich setzte mich mit größter Bereitwilligkeit auf den letzten. Obwohl alle Speisen ausgezeichnet waren, habe ich kaum etwas gegessen und nichts gesprochen. Christina beschäftigte sich ausschließlich damit, sich jedem Einzelnen der Gesellschaft zu widmen, entweder ihm zu antworten oder das Wort an ihn zu richten, und jedes Mal blickte sie zu ihrem geliebten Gatten hinüber, wie um festzustellen, ob er mit ihren Worten einverstanden sei. 2 oder 3-mal sagte sie so reizende Dinge zu seiner Tante und seiner Schwester, dass diese sich nicht enthalten konnten, aufzustehen und ihr und auch ihrem Gatten einen Kuss zu geben, den sie den glücklichsten aller Männer nannten. Christina verließ also ihr Haus und ihr Dorf und geriet an einen Mann, den sie glücklich machte. In dieser reizenden Ehe entwickelte sich alles glücklich. Und Christina schenkte ihrem Gatten erst nach Ablauf 1 Jahres einen Sohn.